Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 77. Muss ich Gott auch für Schlimmes dankbar sein? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tischgespräche. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute wieder einmal eine Folge Tischgespräche ohne Tisch. Ja. Mir gegenüber sitzt kein Knut Nippe, es sind besondere Zeiten, aber wir sind per App miteinander verbunden. Aber jede Zeit hat ja auch ihre Vorteile. Etwas, was eigentlich den Urcharme der Tischgespräche mal ausgemacht hat, als wir uns in der Kneipe getroffen haben in Marburg und bis in die Nacht diskutiert haben. Du bist eine Petze, Malte. Unglaublich. Dazu gehörte ja, dass man auch mit Erfrischungsgetränken dabei ist. Und diesen Vorteil hat dieser Abend zumindest. Sehe ich und begrüße einen Knut Nippe mit einem Whiskyglas in seiner Hand. Das ist ja irgendwie sehr sympathisch. Lieber Malte, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass es virtuell lange nicht so viel Spaß macht wie in echt. Die Leiblichkeit hat doch das ihre, auch für Begegnungen. Aber da wir diesmal ausnahmsweise mal zu einer ganz anderen Uhrzeit aufnehmen als sonst, habe ich gedacht, zu der späten Stunde darf ich mir hier auch ein Erfrischungsgetränk hinstellen. Das finde ich super. Und wir hoffen jetzt sehr, dass die inhaltliche Qualität der Tischgespräche, die natürlich sonst immer ganz oben ist, dass die heute nicht darunter leidet. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil wir sind ja auch erfahren in diesem Format diskutieren. Ja, und wenn sie leidet, leidet sie an der Uhrzeit und nicht an anderen. Nichtsdestotrotz, wir haben ein herausforderndes Thema heute und eins, ich fand ein spannendes Thema, weil es mich auch sehr bewegt hat, und es geht um das Thema Dankbarkeit. Dass wir Gott dankbar sein sollen für all die guten Dinge, mit denen er uns beschenkt, darin sind wir uns, glaube ich, einig. Gott dankbar zu sein ist eine ganz wichtige Sache. Aber wie ist das eigentlich mit den schwierigen Sachen, die wir im Leben erleben? Mit Leiterfahrung, mit herausfordernden Dingen, sollen wir Gott für alle Dinge dankbar sein, die wir erleben? Wir haben tatsächlich vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von einem Hörer, die fand ich sehr spannend. Der hatte das so als Thema und sagte, er hat das mal selber gehört in christlichen Kreisen, dass so als Herausforderung eigentlich Gott für alle Dinge, die wir erleben, dankbar zu sein. Und bei mir hat sich da so ein bisschen Widerstand aufgebaut. Und es war ein ganz toller Mail-Austausch mit dem Hörer. Aber wir dachten, das ist vielleicht auch ein Thema, das andere interessiert. Und so haben wir uns überlegt, dazu eine Folge zu machen. Und Knut, du hattest im Vorfeld eine Idee, wie wir das so ein bisschen vom Format her machen wollen. Schieß mal los. Ja, ich hatte das verstanden, dass du die verworfen hast. Also wir haben gemerkt, dass wir unterschiedliche Schwerpunkte bei dieser Frage haben, aber auch selbst in uns drinne beide Seiten und haben gedacht, das ist ja ein bisschen kompliziert, wenn sich jetzt zwei Leute unterhalten, die beide so eine sowohl als auch Position vertreten, aber es wäre doch eine Möglichkeit, dass wir das aufteilen und dass wir vorher abmachen, wer was macht. Und Malte, er hat aber so viel drüber nachgedacht, mir ist so viel für beide gefallen, dass er sagt, naja, dann, aber wir können ja erstmal anfangen. Genau, ich kann dir mal erzählen. Überzeugen uns dann gegenseitig. Genau, ich kann dir mal so erzählen, wo mein Widerstand herkam gegenüber dieser Aussage, dass wir Gott für alle Dinge, die wir erleben, dankbar sein sollen. Weil ich höre sowas sofort berufsbedingt, glaube ich, auf dem pastoralen Ohr. Also ich weiß ja, wenn man eine Predigt hält sonntags und sowas sagt und von sich gibt, sitzen ganz viele verschiedene Menschen vor einem, die sehr viele verschiedene Dinge erleben. Und ich frage mich immer, wer sitzt da mit welcher Geschichte und mit welchem Ohr hört derjenige das? Und wenn ich jetzt sage, es ist wichtig, dass wir Gott für alle Dinge dankbar sind, auch wenn wir Leid erleben, auch wenn wir Dinge erleben, mit denen wir nicht einverstanden sind, dass wir Gott dafür danken, weil wir alles aus seiner guten Hand empfangen. Wenn ich sowas sage, dann geht bei mir sofort die Fantasie los und ich stelle mir vor, da sitzt jemand in den Reihen, der vielleicht zu Hause sowas erlebt wie häusliche Gewalt. Also eine ganz schlimme, missbräuchliche Situation. Und ich frage mich, was löst das bei dem aus, also oder bei der aus? Und dann denke ich, was denkt die Person? Denkt die dann vielleicht, okay, ich muss also die die Schläge meines Mannes, Vaters oder was auch immer da passiert, das muss ich als gute Gabe Gottes jetzt empfangen. Das ist ein Segen Gottes eigentlich, auch wenn ich es gar nicht so erlebe, aber offensichtlich ist es ein Segen Gottes und deswegen muss ich das mit Dankbarkeit, diese Schläge empfangen und muss die auch hinnehmen und gar nicht widersprechen und so. Und das, also da habe ich so ein bisschen Angst, einfach, dass diese Aussage, Gott für alle Dinge zu danken, auch wenn ich das Thema Dankbarkeit sehr wichtig finde, aber diese Aussage, dass man Gott für alle Dinge dankbar sein soll, dass das im Grunde Missbräuchliches zementiert und Menschen, die missbraucht werden auf irgendeine Art und Weise, dass das die klein hält. Und das war so, daher kam im Grunde mein Widerstand. Ja, und ich erinnere mich, dass wir, als wir da das erste Mal drüber geredet haben, ich an so eine Szene aus einem Heinz-Rühmann-Film erinnert wurde. Mhm. Wo Heinz Rühmann ausnahmsweise mal nicht nur den netten, schalkhaften, witzigen spielt, sondern einen durchaus ein bisschen streng, auch gesetzlichen Menschen, der irgendwie 10 Kinder hat und einem seiner Kinder, so einen ganz süßen kleinen Jungen, haut er irgendwann auf die Finger, weil er irgendwie seine Schwester geärgert hat oder was. Und der Junge sagt, au. Und dann sagt Heinz Rühmann ganz streng, wie heißt das? Und dann sagt der Junge schuldbewusst, danke, Papa. Und das ist in dem Moment witzig, weil es so absurd ist. Und das wäre natürlich auch nichts, was ich jetzt einfordern würde. Mhm. Also gerade gegen dieses Beispiel häusliche Gewalt oder Missbrauchserfahrung, das ist natürlich, da würde ich dir komplett voll zustimmen. Das Problem ist, dass ich glaube, dass es Dinge gibt, die ich nicht ganz so schlimm empfinde, die ich aber auch als schlecht empfinde. Und wo ich im Nachhinein sagen würde, Mensch, da kann ich Gott doch dankbar sein. Kannst du da Beispiele für bringen? Oder dass ich auch, ich möchte möchte mal eine berufliche Sache erzählen, das will ich gar nicht ausführen, aber ich habe mal beruflich, hat bei mir was total nicht geklappt, wo ich echt viel für eingesetzt habe. Und da hat ein mir befreundeter Pastor, dem ich sehr viel verdanke, ich will nicht mal alles sagen, an dem ich sehr viel verdanke, der hat zu mir gesagt, Knut, ich freue mich total, dass das nichts geworden ist, was für mich die persönliche Katastrophe damals war, und dann habe ich gesagt, weil du jetzt dafür ja das und das machst, und das ist ja viel wichtiger. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das fällt mir echt schwer, das zu hören, weil ich habe den Eindruck, dass wenn es andersrum gelaufen wäre und wenn es doch geklappt hätte, dann würdest du jetzt sagen, Mensch, Knut, ich freue mich so sehr, dass es geklappt hat. Da bin ich so dankbar für. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, das ist auch so. Dann habe ich gesagt, wie soll ich das denn ernst nehmen? Und dann hat er gesagt, ja, ich bemühe mich, die Wege Gottes immer gut zu finden. Und also in jedem Fall zu sagen, das ist das Richtige, das wird der Herr schon gemacht haben, um das gut zu finden. Und ich bin bis heute nicht sicher, wie viel Prozent Weisheit und wie viel Prozent Torheit in dieser Einstellung, in dieser Aussage steckt. Was ich an dem Beispiel so ist, ich kenne ja so die persönlichen Details, die brauchen wir gar nicht ausführen, aber da finde ich, ist es nicht so ganz absolut klar, dass das eine richtig und das andere falsch ist, sondern dass, je nachdem, wie so ein Leben verläuft, kann ja beides. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich damals, ich habe mich nach meinem Studium beworben für ein Stipendium und habe auch ein gutes Abschlusszeugnis gehabt und habe nur Absagen bekommen. Und war super gefrustet, aber hatte dadurch, tat sich ein anderes Tor auf und ich konnte an der Uni ein bisschen unterrichten. Das war für mich eigentlich viel cooler. Also das wollte ich gerne. Also manchmal gibt's ja auch Dinge, wo sich relativ schnell herausstellt, diese Frusterfahrung, die dient eigentlich für was viel Besseres, aber es gibt selbst, und ich möchte nochmal ein schärferes Beispiel eigentlich bringen, wo mir das so bewusst geworden ist, dass Gott ja auch Leid benutzt, um was Gutes zu bewirken. Es gibt einige Menschen in meinem Leben, die sind mir sehr wichtig und von denen weiß ich, die wären nicht auf dieser Welt, wenn es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte. Weil die in ihrer Herkunft, so auf der Ebene der Großeltern, Menschen haben, die damals nach 45 aus Ostpreußen und Schlesien fliehen mussten. Und dann häufig ja im Westen angekommen sind und dann Partner kennengelernt haben. Und man weiß ja, die hätten sich höchstwahrscheinlich nie getroffen. Hätte es diese Erfahrung nicht, also hätte es das nicht gegeben. Und ich weiß, bestimmte Menschen, die mir sehr wichtig sind, wären nicht auf dieser Welt, hätte es diese ganz natürlich ganz furchtbaren Ereignisse nicht gegeben. Und das ist, das finde ich schon irgendwie einen interessanten Gedanken, weil das macht das ja null gut, was da passiert ist. Also kein bisschen will ich jetzt irgendwie sagen, das war jetzt eben eine gute Zeit oder so, kein bisschen. Aber dennoch merke ich, dass Gott daraus gemacht hat, dass bestimmte Menschen auf dieser Welt sind. Und das ist erstmal ein Geschenk Gottes. Und ich danke Gott ja auch für diese Menschen, dass sie da sind und dass er sie wunderbar gemacht hat. Und er hat dazu ganz schlimme Sachen benutzt, sonst wäre das wahrscheinlich nie passiert. Ja, du kommst ins Fragen. Ich will nichts fragen. Ich finde das Beispiel nicht gut. Warum nicht? Zwei Vorbemerkungen. Du hast eben gesagt, Gott hat was Schlimmes benutzt, um was Gutes zu machen. Dem stimme ich völlig zu. Genau. Wobei ich es auch ganz wichtig finde, ich hatte da neulich meine Diskussion, da auch nochmal zu differenzieren und zu sagen, ja, das bedeutet aber nicht, dass Gott der Urheber dieses Schlimmen ist, sondern dass Gott das, was jemand anders schlimm macht, benutzt, also Gott benutzt das dann, um noch was Gutes draus zu machen. Mhm. So. Weswegen ich dein Beispiel nicht gut finde, ist, weil ich finde, dass du hier, also erstmal löst das, was ich eben gesagt habe, schon einiges aus. Also Gott hat auch nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs dadurch auch gute Sachen gemacht, und zwar ja auch im politischen Sinne und nationalen Sinne und so weiter, also aber auch im ganz persönlichen Sinne. Trotzdem finde ich dein Beispiel schlecht, weil du zwei Sachen miteinander vergleichst, die auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen liegen. Du hast keine persönlich negative Erfahrung vom Zweiten Weltkrieg. Mhm. Aber du hast persönlich positive Erfahrungen mit Leuten, die sich infolgedessen kennengelernt haben. Ja. Und das ist schwer zu vergleichen. Und im Gegensatz wäre jemand, der damals nun den Zweiten Weltkrieg erlebt und der da was ganz Schlimmes erlebt, wäre das für den überhaupt kein Trost, dem zu sagen, ja, aber überleg doch mal, hier lernen sich jetzt Leute kennen, die dann später und so. Also du hast recht, aber das wäre für jemand, der... Aber es ist nicht tröstlich. Es ist überhaupt nicht tröstlich. Habe ich auch nicht behauptet. Nein, und das werden wir, glaube ich, im Laufe dieser Folge sehen, ein nicht ganz unwichtiger Punkt. Ja, trotzdem finde ich es interessant, weil mir auffällt, dass du hier etwas Persönliches mit etwas Abstrakten miteinander vergleichst. Und das wäre für jemand, der sozusagen das andere erlebt, wäre das genau andersrum für den. Ja, klar. Es ist und die Frage, ich würde es zum Thema finden, das Persönliche und das Persönliche auf eine Ebene zu bringen. Kann man auch machen. Könnte ich jetzt auch ein anderes Beispiel für wählen, dass das tut. Aber es nimmt ja sozusagen nichts diesem Grundgedanken davon, dass Gott Dinge, und das ist, glaube ich, das, was ich versucht habe zu zeigen, und ich habe einfach ein Extrembeispiel genommen, also um das zu verdeutlichen, dass Gott Dinge benutzt, die an sich ganz schlimm sind und von denen auch Menschen die Urheber sind. Ich finde, das beste Beispiel dafür ist eigentlich in der Bibel die Josefsgeschichte, also die im Grunde eigentlich eine Katastrophe nach einer Katastrophe ist. Also Josef erlebt ganz viele schlimme Dinge, ne? Ist im Brunnen, ist im Gefängnis und ja, und wird von seinen eigenen Brüdern, von seiner eigenen Familie, erst wollen sie ihn töten und dann greift einer ein und sagt, na, das ist jetzt doch ein bisschen hart, und dann verkaufen sie nur als Sklave ins Ausland. Nur. Ja, nur. Und es endet im Grunde mit diesem Satz, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Also das ist so die Perspektive. Also Menschen haben böse Pläne, haben auch böse Motive, setzen böse Dinge um, und Gott kann das benutzen, um am Ende was Gutes zu tun. Und die gleichen Brüder, die am Anfang die Urheber des Bösen sind zum Schluss die von dem Bruder Josef, dem sie so über mitgespielt haben, gerettet werden. Weil er in eine Situation gekommen ist durch das Ganze, in der er es schafft, seine ganze Familie zu retten. Und das dann sagt, ja. Aber vielleicht, um deinen Punkt von eben nochmal stark zu machen, in dem Moment, wo Josef da unten im Brunnen sitzt, tröstet ihn das nicht. Also man kann sich das vielleicht abstrakt denken, dass Gott Dinge benutzt, Dinge benutzt, um was Gutes zu bringen. Aber in dem Moment, wo ich im Leid stecke, ist das ja selten was mich tröstet. Also du hast, glaube ich, auch am Anfang des Gesprächs gesagt, das merkt man ja erst häufig also man kann das, wenn man es sagen kann, kann man es häufig mit Abstand sagen. Ich würde das schon auch so stark machen, sagen, ob man damit jemanden tröstet, zu sagen, wenn jemand was in Leiterfahrung macht, zum Beispiel jemand hat eine Prüfung geschrieben und fällt durch, und dass man sagt, ja, aber Gott will das benutzen, um noch was viel Größeres mit dir zu machen oder noch was viel Besseres daraus zu bringen. Ob das jetzt immer in der Seelsorge so hilfreich ist, da hätte ich auch meine Fragezeichen. Ja, wobei ich das noch, also wenn man das nicht konkretisiert, finde ich das schon erlaubt, das zu sagen, dass, dass auch diese schlimme Situation nicht bedeutet, dass Gott diesen Menschen verlassen hat, nicht bedeutet, dass der Mensch sozusagen am Ende seiner Geschichte etwas Schlimmes stehen hat oder so, sondern ich finde, dann kann man auch, also ich finde es voll ernst zu nehmen, wenn jemand in der Grube sitzt, dass er sich da auch scheiße fühlt. Aber trotzdem finde ich, kann man, würde ich dann lieber auf Josef verweisen und sagen, guck mal, sieh mal, wie schlimm es dem geht und trotzdem hat Gott was noch draus gemacht. Ich weine jetzt gerne mit dir, aber trotzdem möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass Gott noch einen Weg sieht, wo wir keinen Weg sehen. Und manchmal, also es gibt so Situationen bei mir, dass es besonders, wenn jemand gestorben ist oder total doof gestorben ist, also nicht mit 90 am Ende seines Lebens, sondern wo ein Kind gestorben ist oder jemand Suizid gemacht hat oder so, wo ich dann denke, okay, Gott, das will ich jetzt mal sehen. Also das will ich jetzt mal sehen, wie du daraus jetzt noch was Gutes machst. Ich kann es mir nicht vorstellen, es übersteigt meine Fantasie. Ich finde das auch scheiße, aber du hast ein Versprechen gegeben und ich möchte, das würde ich gerne sehen, wie du das hältst. Denn das eine der Sätze, die, finde ich, dafür sprechen, Gott für alle Dinge zu danken, wäre der Satz aus dem Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, schreibt Paulo. Wir wissen so. Und das finde ich einen ganz starken Satz. Das heißt auch, jetzt übernehme ich deinen Part und schränke ihn gleich mal ein, das heißt ja nicht, dass alle Dinge gut sind. Ja? Nee, genau. So, also es gibt Sachen, die sind scheiße und dann würdest du sagen, dafür muss man auch nicht dankbar sein und da würde ich auch jetzt nicht so hart in die Opposition gehen, aber dass Gott alle Dinge, selbst die schlimmen Dinge, die bösen Dinge, dass er die nutzen kann, dass die in seiner Hand zu Werkzeugen sind, die mir auf lange Sicht dienen. Das finde ich schon eine sehr, sehr starke Aussage. Ja, und da wäre ich auch ganz bei dir. Aber ich finde, das ist eine so wichtige Differenzierung. Also, weil es einfach die große, also es gibt diesen Satz aus dem 1. Thessalonicherbrief, dass wir Gott in allen Dingen dankbar sein sollen. Und ich finde, war die Grundlage auch dieser Frage, ne? Genau. Also das hat der Hörer auch, der hat geschrieben, im 1. Thessalonicherbrief steht hier, dass wir Gott für alle Dinge dankbar sein sollen. Wobei ja ganz interessant ist, dass das eben nicht die genaue Wortwahl ist, sondern Gott in allen Dingen dankbar sein. Und ich finde, das ist schon eine sehr wichtige Differenzierung. Also weil das ein riesiger Unterschied ist, ob ich sage, ich finde auch im größten Leid, finde ich Aspekte, für die ich Gott danke, oder ob ich ihm für das Leid danke oder im Leid danke, ist ein Unterschied. Ja. Ja. Du wirst es nicht glauben, ich habe das tatsächlich ausnahmsweise in meinem Urtext nachgeguckt. Okay. Das stimmt. Wow. Ja, nein. Ist so. In allem. Dann haben wir Glück. Das mache ich sonst sehr selten, wirklich. Das ist, ja. Für mich ist tatsächlich auch ein Punkt, mir jetzt anzugucken, wie geht eigentlich in der Bibel, wie gehen da zum Beispiel auch die Beter mit Leiterfahrung um? Also wenn man in den Psalter guckt. Also wenn das so wäre, dass wir Gott für alles grundsätzlich nur dankbar sein können und müssen, ja, dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass wenn Menschen in der Bibel Leid erleben, dass sie dann Gott in dem Psalter eigentlich immer für alles Leid danken. Aber wenn man den Psalter sich anguckt, dann ist das so einfach ja nicht. Sondern, also ich habe ganz vor Augen, wie David, wenn er von den Feinden bedrängt ist, dass er häufig Gott bittet, dass er ihm zum Recht verhilft gegen seine Feinde und dass er auch sein Leid klagt Gott gegenüber. Also dass Klage und Bitte eigentlich im Leid, sag ich mal, die dominierenden Aspekte sind. Also auch wenn David Gott dankt, dass er ihn am Ende erhören wird. Aber ich habe nicht so einen Satz im Ohr, ich mag mich irren, aber ich habe nicht so einen Satz im Ohr wie, Gott, ich danke dir dafür, dass du mir meine Feinde auf den Hals hetzt. So. Also er findet häufig auch einen Aspekt zu danken in seinem Leid, aber er dankt Gott nicht für das Leid, das er da so erlebt. Zumindest ist es so das, was mir so schwerpunktmäßig auffällt. Ja, ich habe da auch nochmal nachgedacht und ein bisschen geguckt. Und bei mir ist so ein bisschen der Eindruck, wie unverbunden auch manchmal gar nicht so oft Dank, aber auch Lob und Klage nebeneinander stehen. Also zum Beispiel bei Hiob, der am Anfang, wo ihm noch eine schlimme Sache nach der anderen passiert und seine Frau sagt, ja, nun sag dich von Gott los, du siehst, das bringt nichts. Und das sagt er nicht mal, damit es ihm besser geht, sondern einfach nur, damit er jetzt zugibt. Da sagt er, da ehrt er Gott noch und sagt, das Gute haben wir empfangen, warum sollen wir nicht das Schlechte empfangen? Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann später, und das liegt eher an den Freunden, die das alles zu erklären versuchen, und bricht ja doch ein Groll gegen Gott in ihm auf, weil er sich zu Unrecht bestraft fühlt und er das auf so einer Rechtsschiene mit Gott verhandelt. Und da gibt es ja auch dann jede Menge Anklagen. Und so beeindruckend und erstaunlich am Anfang diese Treue und dieses der Name des Herrn sei gelobt ist, ja, das ist ja so ganz fatalistisch, umso mehr schießt er ja nachher dagegen und sagt, lass mich in Ruhe, Gott, und so weiter. Und trotzdem, das finde ich interessant, er hat dann ganz zum Schluss eine Gottesbegegnung und merkt dann auch, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist und bekennt seine Sünde und Gott vergibt ihm auch. Aber trotzdem steht er vor Gott immer noch besser da als die Freunde, die alles so theologisch, die Gott theologisch die ganze Zeit entschuldigt haben, sag ich mal, und Gott recht gegeben haben. Da sagt Gott zu Hiob, bete für deine Freunde, dass die Vergebung kriegen. Also man merkt, dass Gott auch diese ehrliche Anklage lieber ist als dieses abstrakte Entschuldigen. Und ich glaube, da ist ein Schlüssel, dass es auch, das ist vielleicht gerade in unserer Zeit so mit authentisch, ich glaube, es ist völlig in Ordnung, daran festzuhalten, dass Gott uns einen guten Weg und ein gutes Ende auch, ein Happy End bei ihm versprochen hat. Und trotzdem, wenn dann Sachen passieren, die einem schwer sind, dass man ihm den ganzen Müll so hinknallt. Und das empfinde ich auch bei den Psalmen so, manchmal geradezu ein bisschen erschreckend. Also als David nach seiner Sünde Gott ihm sagt, ja, ich werde deinen Sohn töten. Da geht David in Sack und Asche und fastet und tut Buße. Und dann stirbt der Sohn und David sagt, okay, jetzt ist Buße vorbei und steht auf und wäscht sich und macht weiter und tröstet seine Frau und so. Also, und dieses Nebeneinander, also das ist was, das ist meinem abstrakten Denken relativ fern, aber tatsächlich erlebe ich das von meiner Tochter mir gegenüber, ja. Die sagt mir ihren Frust, wenn sie sauer ist, und die sagt mir ihre Freude oder sagt, oder kommt, die schafft es im gleichen Moment, sich bei mir zu beschweren und sauer auf mich zu sein. Und im nächsten Moment kommt sie und will sich von mir trösten lassen, weil sie sich bei mir ausruhen muss von ihrer Wut. Und ich glaube, das ist eine gute, so erlebe ich auch die Psalmen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist eine gute Art, in der Sache mit Gott umzugehen. Auch ihm zu klagen und sich auch zu beschweren und nicht alles gut zu reden. Aber auch zu wissen, dass er einen trotzdem lieb hat und dass die Versprechen trotzdem gelten, auch wenn ich manchmal keine Ahnung habe, wie die erfüllt werden sollen. Ich erinnere mich einmal, und dann ein kurzer Satz, kurzer Abschlusssatz, ich erinnere mich einmal, wo auch ich eine persönliche Krise hatte und irgendwas so ganz perfekt nicht geklappt hat in meinem Leben, was mir damals sehr wichtig war. Schöne Formulierung. Nein, ich will das jetzt nicht alles ausführen, es war so, als wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte man gesagt, das ist Fügung. So. Und es war hier wirklich so, alle Einzelheiten unglaublich, haben perfekt ineinander gespielt, dass es nicht klappte. Und ich war in dem Moment total enttäuscht, aber ich war total dankbar, dass ich beten konnte. Ich war total dankbar, dass ich jemanden hatte, zu dem ich mit dieser Enttäuschung gehen konnte. Und wo ich wusste, den überfordert das nicht. Ja, also sozusagen nochmal eine Ermutigung, einfach ins Gespräch zu gehen. Ja, und das ist doch auch, ich bin auch dankbar, dass ich jemanden habe, dem ich auch meinen Frust sagen kann. Und das ist ja erstmal nicht logisch, dass man Gott sein, also ich möchte tatsächlich noch einmal ganz anknüpfend an das, was du über Hiobs Freunde gesagt hast, noch einmal zum Generalangriff auf die Theologenblasen an der Stelle, weil ich das eigentlich gerne schon vor 2 Wochen hatte machen wollen, als wir über das Thema Corona gesprochen haben. Dazu muss ich vielleicht. Wie gut, dass wir beide keine Theologen sind. Ne? Ja, genau. Wie gut. Danke Gott, dass ich nicht bin. Weil es mir einfach wichtig ist. Also wenn ich anfange, über Gott abstrakt nachzudenken, also logisch, einfach rein logisch nachzudenken, abstrakt, dann weiß ich, Gott ist allmächtig. Ich weiß, Gott ist allgütig. Das heißt, Gott hat die Macht, jedes Leid zu verhindern. Er hat die Macht, alles Gute hervorzubringen. Und er will es auch. Also er will tatsächlich für uns das Gute. Das heißt, folgerichtig, alles, was passiert, hat Gott offensichtlich nicht verhindert, obwohl er es hätte verhindern können. Das heißt, offensichtlich bewirkt er mit allem, was passiert, was Gutes. Das heißt, letztendlich muss ich eigentlich für alles, was passiert, das ist der logische Schluss daraus, Gott dankbar sein. Weil ich ja weiß, er hat es nicht verhindern wollen, also wird es was Gutes sein, das passiert. Und man kann das ja an einem ganz konkreten Beispiel einfach mal durchdeklinieren. Was heißt das eigentlich für das Thema Corona? Also dieser Virus, man weiß nicht ganz genau, wie er entstanden ist. Vermutlich ist er irgendwo in China von irgendeinem Tier. Genau, ist er von irgendeinem Tier auf einem, genau, du warst, ist er in China von irgendeinem Tier auf einen Menschen übergesprungen. Und ich denke mir, der allmächtige Gott hätte doch verhindern können. Es wäre doch ihm ein leichtes gewesen, diesen Übersprung dieses Virus von einem Tier auf einen Menschen zu verhindern. Gar kein Problem eigentlich. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt, offensichtlich wollte Gott, wenn ich jetzt so rein logisch nachdenke, wollte Gott, dass dieser Virus in die Welt kommt. Und dann stelle ich mich die Frage, okay, muss ich jetzt Gott dafür danken, dass er diesen Virus geschickt hat? Also jetzt könnte man die ganzen Leiterfahrungen aufzählen, die dieser Virus bewirkt. Ich habe heute gerade einen Artikel gelesen, was das mit einer afrikanischen Großstadt eigentlich macht, wo die Menschen so nebeneinander wohnen. Ist ganz furchtbar. Und wenn ich so abstrakt über Gott nachdenke, und das, dann ende ich eigentlich bei einem Gott, der, wenn ich ehrlich zu mir bin, der nicht sonderlich sympathisch ist, vorsichtig gesagt. Der Theologe Oswald Bayer hat es mal so zugespitzt, wenn ich so abstrakt, nur rein abstrakt über Gott nachdenke, über seine Eigenschaften und daraus so deduziere und Schlussfolgerungen mache, logisch, dann ende ich bei einem Gott, den ich hassen muss. Das ist sehr spitz formuliert, aber ich weiß genau, was er meint, weil dann ist das ein Gott, der offensichtlich nicht, um dieses Beispiel, der offensichtlich diesen Zweiten Weltkrieg nicht hat verhindern wollen oder andere riesige Dramen. Und ich frage mich, warum hast du es nicht getan? Und wenn ich ihn nur so rein logisch fasse, dann müsste ich ihm eigentlich für alles danken. Und das wird ja sofort ganz schräg. Um noch den Punkt zuletzt zu machen, ich habe einen anderen Theologen gerade gelesen, Gerhard Fördi heißt der, der das auch einmal sehr zuspitzt und der eine Entdeckung bei Luther macht. Also weil Luther hat mal ein wichtiges Buch auch geschrieben, das heißt Vom unfreien Willen. Und darin macht Luther eine Unterscheidung und sagt, wir erleben zwei Seiten von Gott. Wir erleben die abgewandte Seite Gottes, den Deus absconditus, und wir erleben den offenbarten Gott, den Deus revelatus. Und er sagt, gerade diese abgewandte Seite Gottes ist einer, an dem wir verrückt werden können. Wenn wir über Gott rein logisch, abstrakt, nur in Begrifflichkeiten nachdenken, landen wir bei einem Gott, und jetzt zitiere ich mal Gerhard Fördi, bei einem Gott, den man nicht vom Teufel unterscheiden kann. Weil was ist das denn für ein Gott, der offensichtlich, dem wir jetzt dafür danken müssen, dass er sozusagen uns alle hier in Isolation schickt. Mhm. So, also, und deswegen ist mein ganz starkes Plädoyer, und das ist in der lutherischen Theologie relativ stark, und mir leuchtet das einfach sehr ein, zu sagen, der Zugang zu Gott ist keiner über abstrakte Begrifflichkeiten und der Zugang zum Thema Dankbarkeit ist keiner, den wir aus göttlichen Eigenschaften her deduzieren. Weil wir dann am Ende in einer ganz schrägen Welt landen und die auch nicht tröstet, die wirklich nicht tröstet, sondern eher an Gott verzweifeln lässt. Und deswegen finde ich das gut, einfach sich eher sozusagen nicht in das über das geheime Wesen Gottes zu spekulieren und warum und hat, sondern eher konkret zu fragen, wie man mit Dingen umgeht und noch viel konkreter zu dem Gott zu gehen, der sich am Kreuz offenbart, der sich im größten Leid offenbart als einer, der unser Heil schafft. So viel jetzt einmal mein kurzer Rant gegen das Thema abstrakte Theologie. Ja, ich möchte aber auf eine Schwäche in deiner Argumentation hinweisen. Do it. Also mit dem Schluss bin ich völlig zufrieden. Aber eigentlich ist das, was du gesagt hast, kurz zusammengefasst. Es ist nicht gut, abstrakt über Gott nachzudenken, weil das Ergebnis ist nicht trösten und ist ein unsympathischer Gott. Mhm. Jein. Ich glaube, das ist ein bisschen unzureichend zugespitzt, weil ich weiß schon, hol mal zum Schlage aus. Ja, ich kenne ja viele Leute, das sind jetzt wahrscheinlich nicht so die Hörer unseres Podcasts, aber es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, genau, wenn man genau logisch über Gott nachdenkt, dann kommt man doch zu dem Schluss, dass er nicht gut ist, um das mal nett zu sagen, dass man ihn hassen muss. Und jetzt können doch die beiden Pastoren nicht sagen, das Ergebnis passt uns nicht, deswegen müssen wir anders über Gott nachdenken. Ja, Also ich kenne ja Leute, die genau auf der Ebene sagen, genau, ich habe darüber nachgedacht und die sind noch nicht mal, ich glaube, ich habe das letzte Mal erwähnt, hier so ein junges Teenie-Mädchen aus der Nachbarschaft, genau, die mit Vorwurf gekommen ist. Deswegen obwohl ich dir inhaltlich recht gebe, wäre mein Gegenargument nicht, ja, so darfst du nicht drüber nachdenken, das tröstet mich, sondern ich würde sagen, ist das denn angemessen, so über Gott nachzudenken? In dieser abstrakten Weise. Also nicht, wo führt dich das hin, sondern ist das schon vom Ursprung angemessen? Denn in dieser abstrakten Weise denke ich eigentlich über Gott nach, als ob ich Gott wäre. Und als ob ich alles von Gott kapieren würde, als ob Gott ein Objekt wäre, was ich durchschauen kann und wo ich sagen kann, ja, wenn er so ist, dann muss er das machen und so weiter und so weiter. Also ich gehe eigentlich in die Gottesperspektive und versuche Gott, du hast das Wort offensichtlich gebraucht, und versuchst, und Gott ist für mich so eine Spielfigur, den ich sozusagen einordnen kann. Und ich glaube, an der Stelle muss man doch merken, wenn es Gott gibt, dann ist diese Art der Annäherung sachlich schon falsch. Wie kann ich denn erwarten, dass ich Gott verstehe und durchschaue? Und selbst in der Bibel, wenn ich da sehe, wie er das zum Schluss manchmal auflöst, dann staune ich doch und denke, oh, das hätte ich ja nicht gedacht bei Josef oder noch größer nachher bei Jesus, ja? Warum muss sein Sohn sterben? Und dann macht er daraus den großen Sieg und die große Erlösung für uns alle. Also, ich muss mir doch klar werden, dass ich, wenn es stimmt, dass Gott und ich nur Geschöpf bin, dann ist die Art, über Gott nachzudenken, als wäre es umgekehrt, als wäre ich Gott, der alles durchschaut, alles überblickt und Gott wäre sozusagen von meinem Gehirn völlig ausgeleuchtet, würde völlig im Scheinwerferlicht meiner Vernunft stehen, dann merkt man doch an der Stelle, das ist doch wahrscheinlich ein Irrtum. Und es ist klüger, darauf zu gucken, was Gott mir von sich zeigt und wo Gott auch sagt, ja, und manches zeige ich dir auch nicht und da musst du mir einfach vertrauen. Ja, bin ich ganz, ganz bei dir. Ich finde, ich will mich auch nicht so verstanden wissen zu sagen, so darf man nicht über Gott nachdenken. Ja. Ich finde es sogar manchmal sogar ganz gut, so über Gott nachzudenken, weil, also was macht das? Mich hat das so geärgert, dass die Kirche sofort instinktiv gesagt hat, Corona ist keine Strafe Gottes, weil das hatte sowas wie, wir nehmen Gott mal in Schutz, wir schieben das mal all die Verantwortung von ihm weg. Du darfst gar nicht wütend sein auf Gott in dieser Krise, weil der hat damit nichts zu tun. Also ich finde das eher, also wenn Leute sich fragen, die Leid erleben und wütend werden auf Gott, dann Gott sozusagen sofort zu sagen, hat damit nichts zu tun, das finde ich eher, also in gewisser Hinsicht würde ich sogar Mut machen, über diesen abstrakten Gott manchmal nachzudenken, weil, also kein Verbot an der Stelle. Aber genau wie du es sagst, die Frage ist ja, glaube ich, nicht, wie soll ich das jetzt tun, sondern was macht eigentlich Gott? Und Gott offenbart sich uns eben nicht in Abstraktionen, sondern eben in einer Person und in einem Buch. So, und das, genau, das ist, und das ist in unserer Theologie seit 500 Jahren, ist schon schwerpunktmäßig drin und mir leuchtet das so ein und das vielleicht jetzt, wir kommen jetzt langsam auf die Schlussgerade, deswegen finde ich die Tischgespräche auch so hilfreich, weil ich das, was Luther und andere vor 500 Jahren so entdeckt haben an der Bibel, auch heute in dem, was wir als herausfordernd erleben, mir weiterhilft, zu sagen, ich will's nicht auf der abstrakten Ebene lassen, weil da werde ich irre dran und das ist nicht nur, weil ich es nicht darf, sondern ich werde einfach irre dran. Das ist einfach meine Erfahrung. Die abstrakte Ebene hat ihre Berechtigung für manche Themen ihres Lebens, aber für manche Themen ihres Lebens, das ist eine Paarbeziehung, kann man auch nicht auf der abstrakten Ebene führen. Da ist auch nicht alles logisch und man durchschaut den Partner auch nicht komplett. Das muss man in der Begegnung und Dialog führen. Und ja. Ja. Vielleicht die Frage zum Schluss. Ist das jetzt eine große Folge der Entmutigung zur Dankbarkeit oder der Ermutigung zur Dankbarkeit? Ich find Dankbarkeit super. Ich würde jeden ermutigen, wenn er es kann oder sie es kann, in allen Dingen dankbar zu sein. Tatsächlich, wie du sagst, nicht für alle Dinge. Ich finde es völlig in Ordnung, zu Gott zu sagen, und das und das und das finde ich scheiße. Oder das und das, es enttäuscht mich, dass du das zugelassen hast. Und ich kapiere nicht, wie du da was Gutes draus machen sollst. Aber selbst wenn man das sagen kann, kann man ja zum Beispiel dafür dankbar sein, dass man jemand hat, dem man das sagen kann, dem man seine Enttäuschung sagen kann, dass Gott das hören will von uns, was uns auf dem Herzen liegt, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, ja. Und auch wenn es noch einen Schritt weiter geht, dankbar dafür sein, dass Gott Versprechen gegeben hat, die diesem Gefühl, was ich gerade habe, in dem ich gerade versinke, entgegenstehen. Nämlich, dass er sagt, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Ja, also ich finde, zu gucken, wofür kann ich dankbar sein, finde ich total stark. Ich glaube, wir machen das viel zu wenig. Ich war Anfang dieses Jahres in 3 Tage auf so einer Auszeit im Kloster, wo wir aus so einem Buch, das kannst du in die Shownotes nehmen, so Dankbarkeitsübungen gemacht haben jeden Tag. Sag mal kurz, wie es heißt. Das Dankbar Leben heißt das Buch und ist von David Steindl-Rast oder so. Also wir haben, da kann man, glaube ich, einen ganzen Monat voll mitmachen, aber wir haben da eben so 3 Tage. Und eine Dankbar-Geschichte, es geht ein bisschen jetzt weg von der Ursprungsfrage, aber die mich total, total bewegt hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, von einer Frau aus unserer Gemeinde, hat sie auch von jemandem gesagt, stell dir vor, du wachst morgens auf und alles, wofür du noch nicht gedankt hast in deinem Leben, ist weg. Das ist krass. Weil da merkt man erstmal, wie viel man hat, wofür man mal Danke sagen könnte. Auch, also Gott gegenüber, auch aber anderen Menschen gegenüber. Also ich finde, ein Dankbarkeit ist, ich bin ein Fan der Dankbarkeit. Ich bin kein Profi in Dankbarkeit. Ich bin ein Lerner in Dankbarkeit. Aber Dankbarkeit kann so viel verändern, dass man merkt, und also es kann auch Mist, den man erlebt und der nicht schön geredet werden soll. Aber es kann ihm einen Rahmen geben oder eine Balance. Und zum Beispiel, dass wir so ein Versprechen von Gott haben, dass er sagt, wenn man das ganze Schlechte, was wir hier auf dieser Welt erleben, wenn man das in die Waagschale wirft gegenüber dem, was Gott uns im Himmel schenkt, das ist auch ein Römerbrief, alle Leiden dieser Welt fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die Christus mit uns teilt. Wenn es einem ganz schlecht geht, dieses Wort zu hören und zu sagen, Gott verspricht mir hier, dass das, was ich jetzt Schlimmes erlebe und was mich zerreißt, nicht mal die Waage zum Zittern bringt gegenüber dem anderen. Da kann man auch nur sagen, ja Gott, das will ich sehen. Aber es eröffnet nochmal eine ganz andere Perspektive. Also ich ermutige zum Klagen, aber auch zur Dankbarkeit, zu beiden. Und gerne beides unverbunden nebeneinander, wie es in dem Psalm auch manchmal ist. Dann sage ich vielen Dank dir, Knut, heute, dass du mit dabei warst und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, das war hilfreich. War es das nicht? Schreibt uns das gerne. Eine E-Mail. Wir danken euch für eure Rückmeldung, auch für die vergangenen schon. Das bewegt uns auch sehr. Ja, definitiv. Also, das sind immer ganz bewegende Momente und eigentlich auch die diesen, zumindest kann ich es von mir sagen, diesen Podcast auch auch machenswert machen. Also das ist, auch wenn ihr die Interaktion nicht hört, wir lesen sie häufig und das ist einfach unglaublich ermutigend. Also von daher, wir freuen uns, von euch zu lesen. Eine E-Mail an tischgespräch@gmx.net. Gerne auch mit einer Frage und einem Thema von dem, was ihr verhandelt haben möchtet. Wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, schreibt gerne eine kurze Rezension bei iTunes. Der hilft, dass der Podcast sichtbar bleibt. Denn es gibt immer auch wieder, das merke ich auch bei den E-Mails, Leute, die neu auf den Podcast stoßen. Und wenn ihr eine kurze Rezension schreibt, hilft das einfach, dass der Podcast sichtbar bleibt. Genau. In dem Sinne, wir wünschen euch wunderschöne 2 Wochen und hören uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.